ARD. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Wien, August 1914. Ringstraßenkorso, Sirkecke. Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe, beide Bürger! Nieder mit Serbien! Nieder! Hochabschluss! Hoch! Hoch Serbien! Beginnen ein! Nieder mit Serbien! Nieder! Nieder mit Habsburg, Serbien! Hoch! Loslassen! Sie unverschämter Mensch, loslassen, oder? Was rufen Sie denn hoch? Sie wollen eine Patriotin sein? Ein Hursanz, das möchten Sie noch? Taschenzieher-Sans! Ach, so ein Schlampen. Jetzt ist klar, kennen Sie das? Ein Hursanz. Was? Burgfrieden, wenn ich bitten darf. Halten Sie an Burgfrieden. Ach, ein Hursanz! Wollen wir es recht vorkommen? Sie hat was gegen das angestammte Herrscherhaus gesagt? Ja! Ja. Oh, lass es gehen. Wir sind nicht da so. Hoch Habsburg! Hoch Habsburg! Hier scheinen Stimmungen zu sein. Was tut sie? Man wird doch da sehen. Da oben auf der Bank sehen wir sie besser. Wie schön sie vorbeimarschieren, unsere braven Soldaten. Wie sagt doch Bismarck, steht heute in der Presse. Unsere Leute sind zum Kissen. Wissen Sie, dass sogar Eislers Ältester genommen ist? Was ich nicht sagen. Ja, das hat ja die Welt noch nicht gesehen. So reiche Leute auch. Ja, ja. Ja, dass sich da nichts hat machen lassen. Es heißt, sie versuchen es jetzt. Wahrscheinlich wird er hinaufgehen und sich's richten. Und im äußersten Fall, Sie werden sehen, jetzt wird er ihm doch das Automobil kaufen, was er sich hat in den Kopf gesetzt. Hm, kann man auch verunglücken. Habe die Ehre, Herr Generaldirektor. Hast gehört? Weißt du, wer das ist? Ein Generaldirektor in Zivil. Da muss man vorsichtig mit dem Reden sein. Das ist nämlich der Vorgesetzte von die Generäle. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powolny. Servus. Servus, servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst? Weißt, ich sag, es ist alles wegen der Einkreisung. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Weißt, in der Zeitung steht, es war unanwendbar. Unabwendbar. Natürlich unabwendbar. Weißt, ich hab das mich nur verlesen. Also, was ist mit dir? Na, weißt, ich hab heute Aussicht ins KM. Na, bist der Fischer, kommst heute zu uns. Na, also, du gestern war ich dem Apollo bei der Mellermars. Also, da hat mir der Novak von den 59er gesagt, er hat gehört, ich bin eingegeben für die Silberne. Tagblatt, großer Sieg bei Schahat. Gratuliere. Ja, du, danke. Hast du gesehen, Augusto Menschel, was sich gewaschen hat, sag ich euch. Ja. Moment. Ja, kommst also nachher zum Hopfner, ja? Servus. Servus. Servus. Denn wir mussten die Mahnen des ermordeten Thronfolgers befolgen. Da hat's keine Spumpanaden gegeben. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen. In der großen Zeit sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen heiligen Verteilungskrieg für mir. Also bitte, schauen Sie auf unsere Braven, die aus dem Feld jetzt in ihrer Stirne bieten. Ungeachtet, schauen Sie, wie es da draußen steht vor dem Feld, weil sie das Vaterland rufen tut. Und dementsprechend, trotzens der Unbildung jeglicher Witterung, draußen steht's, die Pflicht eines jedermann, der ein Mitbürger sein will, standapäi, Schulter an Schulter, sein Schärflein beizutragen. Dementsprechend, da heißt es, sich ein Beispiel nehmen. Jawohl, und darum sage ich auch, ein jeder von euch soll zusammenstehen wie ein Mann. Das ist nur Hirn, die Feind. Es ist ein heiliger Verteilungskrieg, was wir führen. Wir ein Phönix stehen wir da, den's nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, mir soll mir und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sage ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würstel. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Und ein jeder Russ. Ein Genuss. Ein Stuss. Ein Schuss. Bravo. Und ein der Franzos! Aros! Anstoß! Bravo! Und da jeder Tritt, na, jeder Brit. Antritt! Und Strafe England! Er Strafe! Wieder England! Herr Beutel, hab mir das Beispiel von den Serben besprochen. Ich hab das hineingegeben in die Reichspost. Hochreichspost, unser christliches Tagblatt. Oh. Wie schön, ich hab's auch hineingegeben. Mir will der Ferdl die Nirtel von einem Russen mitbringen. Bitte links gehen. Als dann, hier könnte man, wenn auch Zeit wäre, sich in die Volksseele vertiefen. Wie viel Uhr ist? Heute steht im Leitartikel, dass es eine Lust ist zu leben. Also glänzend, wie er das sagt. Der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit. Jetzt ist Halbert. Die Mama hat gesagt, wenn ich später wie Halberts Haus komme, krieg ich's. Aber geh, bleib. Schau dir bitte das Volk an, wie es gärt. Pass auf den Aufschwung. Wo? Ach, ich mein seelisch, wie sie sich geläutert haben, die Leute. Im Leitartikel steht's doch, lauter Helden sind's. Wer hätte das für möglich gehalten, hm? Ja, wie sich die Zeiten geändert haben und wir mit ihnen. Was bekommen Sie, Kutscher? Na, euer Glauben ist nicht. Na, ich weiß es nicht. Was bekommen Sie? Na, was hat die Taxe? Was ist die Taxe? Na, was hat die anderen geben? Na, können Sie wechseln? Wechseln? Was? Das nehme ich nicht als ein Ganzer. Das könnte französisch Geld sein. Was? Ein Franzos? Ach, da schaue ich. Am Ende da ein Spion. Also dem werden wir es zeigen. Von woher kommt er denn? Na, von der Ostbahn. Aha, aus Petersburg. Aus Petersburg? Ein Spion? Ach so, ein lodiger Beidl-Verdächtiger. Oh, lass es gehen. Macht's keine Repressalien, das gehört sie nicht. Mir so nicht so. Look at the people, how enthusiastic they are. Zwei Engländer, rins Deutsch. Gott strafe England, haut's es, wir sind in Wien. Oh, lasst es gehen, wir sind nicht so. Regardez l'enthousiasme de tout le monde. Zwei Franzosen, reden's Deutsch. Haut's es, wir sind in Wien. Haut's es. Los gehen, wir sind nicht so. Das war ja türkisch. Siehst du nicht, die haben doch einen Fez auf. Das sind Bundesgenossen. Holt's es ein und singt's den Prinz Eugen. Japaner sind da. Japaner sind auch noch in Wien. Aufhängen sollten wir die Bagage bei einem Rezept. Lasst es gehen, das sind ja Chineser. Bist selber ein Chineser. Gleich du. Alle Chineser sind Japaner. Sind Sie vielleicht der Japaner? Na. Na, alles dann, aber ein Chineser sind's doch. aber, was treibt's denn? Habt's denn nicht in der Zeitung gelesen? Schaut's her, da steht's doch. Derartige Ausschreitungen des Patriotismus können in keiner Weise gedudeltet werden und sind überdies geeignet, den Fremdenverkehr zu schädigen. Na bitte, wo soll sich denn da noch ein Fremdenverkehr entwickeln? Na wo denn alles dann? Bravo, recht hat er. Der Fremdenverkehr, wenn wir ihn heben wollen, das ist schwer. Das ist nicht so. Halt's Maul. Krieg ist Krieg. Und wenn einer amerikanisch daherredet oder türkisch oder so, dann... So ist jetzt ist Krieg und da gibt's keine Würstchen. Jesus, schaut's die da an mit dem Schnurrbart. Oh, da schaut's her. Das kennt man schon. Ein verkleideter Spion. Verhaften, einsperren, Stand der P. Aber meine Herren, bedenken, sie hätte sich doch auch rasieren lassen. Wer? Wenn sie ein Spion wäre. Da drauf hat er vergessen und so hat er sie gefangen. Wer? Ja, das ist doch eben die List von denen Spionen. Ja, damit man es nicht merkt, dass Spionen sind, dann lassen sie ihn an einem Bord stehen. Red's nicht so talker daher, das ist ein weiblicher Spion. Und damit man es nicht merkt, hat es einen Bart aufgepappt. Jawohl, das ist ein weiblicher Spion, was sich für ein Mannsbild ausgeben aber tut. Aber nein, das ist ein Mannsbild, was sich für einen weiblichen Spion ausgeben ja, tut. Also jedenfalls ein Verdächtiger, der auf die Wachsturm kehrt. Bock sehr am 14. Tag! Zum Rhein, der will des Stromes Hüter sein, lieb Vaterland, mach's ruhig sein. Das war kein Strohfeuer trunkener Augenblicksbegeisterung, kein lärmender Ausbruch ungesunder Massenhysterie. Mit echter Männlichkeit nimmt Wien die schicksalsschwere Entscheidung auf. Wissen Sie, wie ich die Stimmung zusammenfassen will? Die Stimmung lässt sich in die Worte zusammenfassen, weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche, dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben, kann man nicht oft genug wiederholen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Also bitte, was sagen Sie zu mir? Also was soll ich sagen? Glänzen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Tausende und Abertausende sind heute durch die Straßen gewallt, arm in arm, arm und reich, alt und jung, hoch und nieder. Die Haltung jedes Einzelnen zeigte, dass er sich des Ernstes der Situation vollauf bewusst ist, aber auch stolz darauf, den Pulsschlag der großen Zeit, die jetzt hereinbricht, an seinem eigenen Leib zu fühlen. Leg mir, Mursch! Hören Sie, wie immer aufs Neue der Prinz Eugenmarsch erklingt und die Volkshymne, und Ihnen gesellt sich wie selbstverständlich die Wacht am Rhein im Zeichen der Bundestreue. Früher als sonst hat heute Wien Feierabend gemacht. Dass Sie nicht vergessen, wir müssen besonders schildern, wie sich das Publikum vor dem Kriegsministerium massiert hat. Aber vor allem nicht vergessen erwähnt zu werden darf, raten Sie? Ob ich weiß, nicht vergessen erwähnt zu werden darf, wie Sie zu Hunderten und Aberhunderten sich in der Fichtegasse vor dem Redaktionsgebäude der Neuen Freien Presse massiert haben. Kopf, was Sie sind! Ja, das hat er gern, der Chef. Aber was heißt Hunderte und Aberhunderte ausgerechnet? Sagen Sie doch gleich Tausende oder Abertausende. Was liegt Ihnen dran, wenn Sie sich schon massieren? Und wissen Sie was? Dann haben Sie tausende Hochrufe ausgebracht. Tausende und Abertausende Hochrufe. Na, wo die Leute nur die Zeit hernehmen, staune ich immer. Na, ich bitte Sie, die Zeit ist so groß, dass dazu genug Zeit bleibt. Die Hauptsache sind jetzt die Straßenbilder. Von jedem Eckstein, wo ein Hund demonstriert, will er ein Straßenbild haben. Gestern hat er mich rufen lassen und hat gesagt, ich soll Schana-Szenen beobachten. Aber gerade das ist mir unangenehm. Ich lasse mich nicht gern in ein Gedränge ein. Gestern habe ich die Wacht am Rhein mitsingen müssen, also kommen Sie weg. Hier geht's auch schon zu, sehen sich nur die Leute an. Ich kenne diese Stimmung. Man ist auf einmal mittendrin und singt Gott erhalte. Gott beschütze, Sie haben recht. Wozu man selbst dabei sein muss, sehe ich ja nicht ein. Man verliert nur Zeit. Man soll drüber schreiben, statt dem steht man herum. Was Sie sagen wollt, sehr wichtig ist zu schildern, wie Sie alle entschlossen sind. Und da und dort reißt sich einer los, er will ein Schärflein beitragen, um jeden Preis. Das kann man sehr plastisch herausbringen. Gestern hat er mich rufen lassen und hat gesagt, man muss dem Publikum Appetit machen auf den Krieg und auf das Blatt. Das geht hinein. Also wissen Sie, was ich beobachtet habe? Ich habe beobachtet, wie sich Gruppen gebildet haben. No? Ja, und ein Student hielt eine Ansprache, dass jedermann seine Pflicht erfüllen muss. Und dann hat sich einer aus einer Gruppe gelöst und hat gesagt, besser so. Nicht übel. Ich kann nur konstatieren, ein großer Ernst breitet sich über der Stadt aus. Und dieser Ernst, gemildert von Gehobenheit und dem Weltgeschichtsbewusstsein, drückt sich in allen Mienen aus, in denen der Männer, die schon mit müssen, in denen derer, die noch da bleiben. Leg mir, Mursch. Und in den Mienen jener, denen eine so hohe Aufgabe zuteil wird. Vorbei die bequeme Lässigkeit, die genussfrohe Gedankenlosigkeit, die Signatur ist, schicksalsfroher Ernst und stolze Würde. Die Physiognomie unserer Stadt hat sich mit einem Schlag verändert. Du kannst von mir aus in die Josefstadt gehen. Ich gehe an die Wien. Vormarsch der Österreicher. Alle Stellungen genommen. Mir ist schon mies vor Husarenblut. Nirgends eine Spur von Beklommenheit und Gedrücktheit. Nirgends fahrige Nervosität und von des Gedankens Blässe angekränkelte Sorge. Aber ebenso wenig leichtherzige Unterschätzung des Ereignisses oder törichte, gedankenlose Hurra-Stimmung. Hurra, Badger! Nieder mit Serbien! Schauen Sie her! Schauen Sie her! Südliche Begeisterungsfähigkeit gelenkt und geregelt von deutschem Ernst. Das beobachte ich für die City. Sie können für die Leopoldstadt eine aufgeregte Note wählen. Das fällt mir ja gar nicht ein. Ich bin auch mehr für abgeklärte Stimmungen. Da und dort sieht man, werde ich sagen, einen weißköpfigen Greis, der sinnend entfernter Jugendtage gedenkt. Oder ein gebeugtes Mütterlein, das mit zitternder Hand Abschiedsgruß und Segenswunsch winkt. Einer merkt man an, dass sie um einen Sohn oder Gatten bange. Also drehen sich nur um. Da können Sie sehen, wie sie winken. Sie winken effektiv. Notieren Sie, eine hübsche Genreszene. Überhaupt müssen wir trachten, möglichst viel vom Volk zu sagen. Der Chef hat erst heute geschrieben, es ist die Quelle, in der wir das Gemüt erfrischen. Die Russen und die Serben, die hauen wir in Scherben. Hoch, nieder, hoch, nieder. Schaut's die zwei Juden an. Sie, ich hab keine Lust mehr, Schanenszenen zu beobachten. Soll er sein Gemüt an der Quelle erfrischen gehen, wenn er sich traut? Ich bin lieber weit entfernt. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben. Der hat mir die Handtaschen gestohlen. Ja, meine Liebe, jetzt ist Krieg. Das ist nicht wie im Frieden. Da muss schon jeder was hergeben. Wir sind in Wien. Krieges- und Prozesse der Läuterung und Reinigung sind Saatfelder der Tugend und Erwecker der Helden. Jetzt sprechen die Waffen. Endlich! Endlich! Kriege sind ein Segen, nicht nur um der Ideale willen, die sie verfechten, sondern auch um der Läuterung willen, die sie dem Volke bringen, das sie im Namen der höchsten Güter führt. Friedenszeiten sind gefährliche Zeiten. Sie bringen allzu leicht Erschlaffung und Veräußerlichung. Der einzelne Mensch braucht doch heute auch ein wenig Kampf und Sturm. Besitz, Ruhe, Genuss darf für nichts erachtet werden, so die Ehre des Vaterlandes alles bedeuten muss. So sei der Krieg, in den unser Vaterland verwickelt wurde. So sei der Krieg, der Sühne für Frevel und Garantien für Ruhe und Ordnung will, mit ganzem Herzen erfasst und gesegnet. Auskehren mit eiserner Faust. Wir's sehen, der Krieg wird eine Renaissance österreichischen Denkens und Handelns heraufführen. Wir's sehen. Höchste Zeit, dass einmal ein Seelenaufschwung kommt. Ritsch, Obidras. Ein Stahlbad braucht man, ein Stahlbad. Bist schon einrückend gemacht? Woher denn? Enthoben. Und du? Untauglich. Ein erleichtertes Aufatmen geht durch unsere Bevölkerung. Dieser Krieg. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Interessant steht heute im Leitartikel, wie der serbische Hof und wie sie alle aus Belgrad fort müssen. Hör uns zu. Wien ist heute Abend nicht die Stadt gewesen, die vereinsamt dem Hofe der Regierung und den Truppen keine sichere Stätte geboten hat. Belgrad war es. Goldene Worte. So etwas tut ein Wohl zu hören. Man spürt doch ein bisschen Genugtuung. Allerdings könnte man einwenden, dass Wien momentan von den Serben weiter weg ist wie Belgrad von den Österreichern, weil ja Belgrad direkt vis-à-vis liegt von Semlin, während Wien nicht direkt vis-à-vis liegt von Belgrad. Und weil sie schon zu schießen anfangen von Semlin auf Belgrad, während sie von Belgrad nicht drüber schießen können, Gottlob auf Wien. Ich kann Ihrem Gedankengang folgen, aber wohin führt das? Wie immer man die Situation ansieht, muss man zu dem Resultat kommen, dass das, was er im Leitartikel sagt, wahr ist. Dass nämlich in Wien der Hof und überhaupt alles bleiben kann, wie es ist. Und in Belgrad nicht. Oder ist es vielleicht nicht wahr? Mir scheint, Sie sind etwas ein Skeptiker. Was heißt wahr? Es ist geradezu unbestreitbar. Und noch nie habe ich die Empfindung gehabt, dass er so recht hat, wie er diesmal recht hat. Denn wo er recht hat, da hat er recht. Lemberg noch in unserem Besitz. Ehrlich sagen, eine Brücke, dass man kommt, hinüberrucken, schnappert fest vom Belgerat. Ho! Ho! Ho! Also, heute zum ersten Mal, Sie, Gold gab ich für Eisen. Sie, das können Sie mit anderen einreden. Sie haben gegeben, aufgewachsen. Wer sagt, ich hab gegeben, versteht Sie nicht Deutsch? Ich sehe da drüben den Zettel von der Premier heute. Gold gab ich für Eisen. Ich möchte hingehen. Gut, gehe ich auch. Jetzt ist überhaupt am interessantesten. Gestern hat bei der Tschardasch-Fürstin die Gerda Walte die Extra-Ausgabe vorgelesen von die 40.000 Russen am Drahtfrau. Also hätten sie hören sollen, den Jubel. Also 10-mal ist wenig, dass sie es gerufen worden. Ach ja, waren schon Verwundete? Ja, auch. Jetzt ist überhaupt am interessantesten. Kürzlich, da ist einer neben mir gesessen. Was war da nur? Ach ja, ich hatte einen Kameraden. So, war's gut? Ja, Bomben, voll. Belgrad bombardiert! Der Optimist und der Nörgler. Übergriffe untergeordneter Organe werden im Kriege leider nicht zu vermeiden sein. In solcher Zeit muss aber jede Rücksicht dem einen Gedanken untergeordnet werden, zu siegen. Die Gewalt, die dem Knecht gegeben ward, wird nicht ausreichen, um mit dem Feind, wohl aber um mit dem Staat fertig zu werden. Militarismus bedeutet Vermehrung der Staatsordnung durch Gewalt, um durch das Mittel zur schließlichen Auslösung zu führen. Im Krieg wird jeder zum Vorgesetzten seines Nebenmenschen. Das Militär ist Vorgesetzter des Staates, dem kein anderer Ausweg aus dem widernatürlichen Zwang bleibt als die Korruption. Wenn der Staatsmann den Militärmann über sie schalten lässt, so ist er der Faszination durch ein Idol der Fibel erlegen, das seine Zeit überlebt hat und von der unseren nicht mehr ungestraft in Leben und Tod übersetzt wird. Militärische Verwaltung ist die Verwendung eines Bocks als Obergärtner und die Verwandlung des Gärtners zum Bock. Ich weiß nicht, was Sie zu dieser düsteren Prognose berechtigt. Sie schließen offenbar, wie immer schon im Frieden, von unvermeidlichen Begleiterscheinungen auf das Ganze. Sie gehen von zufälligen Ärgernissen aus, die Sie für Symptome nehmen. Die Zeit ist viel zu groß, als dass wir uns mit Kleinigkeiten abgeben könnten. Aber sie werden mit ihr wachsen. Das Bewusstsein, in einer Epoche zu leben, in der so gewaltige Dinge geschehen, wird auch den Geringsten über sich selbst erheben. Das heißt, die kleinen Diebe, die noch nicht gehängt wurden, werden groß werden und man wird sie laufen lassen. Was auch der Geringste durch den Krieg gewinnen wird, ist Provision. Wer die Hand aufhält, wird auf Narben zeigen, die er nicht hat. Wie der Staat, der für seine Prestige den unvermeidlichen Verteidigungskampf auf sich nimmt, Ehre gewinnt, so auch jeder Einzelne. Und was durch das jetzt vergossene Blut in die Welt kommen wird, das ist Schmutz. Ach ja, Sie, der Sie ihn überall gesehen haben, fühlen, dass Ihre Zeit um ist. Verharren Sie nur nörgelnd wie eh und je in Ihrem Winkel. Wir anderen gehen einer Ära des Seelenaufschwungs entgegen. Merken Sie denn nicht, dass eine neue, eine große Zeit angebrochen ist? Ich habe sie noch gekannt, wie sie so klein war. Und sie wird es wieder werden. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Sondern er muss auch Krieg führen, um es nicht zu haben. Brot wird's immer geben. Wir leben aber von der Hoffnung auf den Endsieg, an dem nicht zu zweifeln ist. Und vor dem wir Hungers sterben müssen. Welch ein Kleinmut. Wie beschämt werden Sie einst dastehen. Verschließen Sie sich nicht, wo Feste gefeiert werden. Die Pforten der Seele sind aufgetan. Das Gedächtnis der Tage, in denen das Hinterland, wenn auch nur durch den Empfang des täglichen Berichtes, Anteil an den Taten und Leiden einer glorreichen Front nahm, wird der Seele keine Narbe zurücklassen. Die Völker werden aus dem Kriege nur lernen, dass sie ihn künftig nicht unterlassen sollen. Die Kugel ist aus dem Lauf und wird der Menschheit bei einem Ohr hinein und beim anderen hinausgegangen sein. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.